The New China, as well as the new Shanghai. Eine feierliche Projektpräsentation im Film. Das neue China und insbesondere das neue Shanghai wollen Weltspitze sein, verkündigt der Sprecher. Gesucht habe man deshalb anspruchsvolle Wissenschaftler und Unternehmer mit Erfahrung in der Entwicklung landwirtschaftlicher Strukturen für Metropolen. Gefunden habe man sie in den Niederlanden. Mit ihnen, heißt es, wurde ein Masterplan für eine neue Art von Agropark entwickelt, der Unternehmern hohe Profite verspricht, Verbrauchern hochqualitative Produkte liefert und dabei die Umwelt respektiert. Auf der Insel Chongming in der Yangtze-Mündung vor Shanghai soll ein riesiger sogenannter Agropark entstehen. Was damit gemeint ist, erläutert Madeleine von Mansfeld von der Niederländischen Universität Wageningen. In einem Agropark werden landwirtschaftliche Funktionsbereiche aller Art zusammengezogen. Dazu gehören nicht nur Produktion, Verarbeitung und Handel, sondern auch mittelbar betroffene Branchen wie Forschung und Entwicklung, Ausbildung und schließlich auch der Tourismus, um das Ganze Interessierten zeigen zu können. Eine Fläche von 24 Quadratkilometern ist für den sogenannten Greenport Shanghai vorgesehen. Geplant sind riesige Gewächshäuser, Megaställe, Versteigerungshallen, Verarbeitungsbetriebe und so weiter. Ein Millionenunternehmen, das die Versorgung der Agglomeration Shanghai mit Lebensmitteln sichern soll. Ziel ist der Aufbau einer in sich geschlossenen, ortsunabhängigen und vollständig kontrollierbaren landwirtschaftlichen Produktion. Industrielle Ökologie nennt sich das Kreislaufprinzip, bei dem des einen Abfall des anderen Rohstoff wird. Der Trick des Agroparks ist, dass man die pflanzliche Produktion in Gewächshäusern und die Zucht von Fischen, Schweinen, Rindern und Geflügel ganz eng zusammenzieht, womit die Möglichkeit entsteht, die Ströme von Mineralen, Wasser, Gas und Wärme miteinander zu koppeln und so Verluste zu minimieren. Darüber hinaus entfallen lange Transportwege, etwa für Schlachtvieh, was letztlich der Verminderung von Tierleid dient. Zwei weitere Agroparks werden gegenwärtig geplant bzw. gebaut. Am Rande des Ruhrgebiets entsteht im deutsch-niederländischen Grenzgebiet der Greenpark Venlo mit einer Gesamtfläche von 5000 Hektar. Ein ähnlich großes Vorhaben ist der Greenport India zwischen den Städten Bangalore, Hyderabad und Chennai mit insgesamt 30 bis 40 Millionen Einwohnern. Mit diesen Agroparks niederländischer Prägung, glaubt Madeleine von Mansfeld, können die Versorgungsprobleme der Megacities gelöst werden. Es gehe schließlich nicht nur um Produktion. Auf der Insel Chongming beispielsweise liegt auch ein Naturreservat. Dieses hochwertige Naturreservat mit hochwertiger Landwirtschaft und hochwertigem Wohnungsbau zusammenzubringen, das war eigentlich die Grundlage des Projektes. Dafür zu sorgen, dass das eine dem anderen nicht schadet. Viel Landwirtschaft hat ja die Natur immer geschädigt. Landwirtschaft und Umwelt auf eine gute Weise miteinander zu verbinden, das war die Triebfeder.